bayerische Politik auf Irrwegen, das Integrationsgesetz der Staatsregierung. Wir beleuchten den Entwurf zum bayerischen Integrationsgesetz. Mit mir hier im Studio begrüße ich Jochen Balzer. Jo, und den Jürgen Greiner. Ja, und die Sabine Heisner. Na, ich bedanke mich doch herzlich. Und in der Technik wie immer Felix Jakowitz. Hallo, grüß dich. Vor einigen Wochen wurde der uns vorliegende Entwurf zu diesem Gesetz von Gewerkschaften, ATTAC und einigen anderen Organisationen per Mail zugesandt. Beim Durchlesen verschlug uns doch das glatt den Atem. Wir rieben uns die Augen ob der Ungeheuerlichkeiten, die dort gedruckt standen. Dort steht zunächst die Rechtfertigung zu dem Entwurf. Danach geht es weiter mit der Präambel. Und in 17 Artikeln dieses neuen Gesetzes wird dann das Festgelegte formuliert. So, die etwas in die Tiefe gehenden Betrachtungen sollen unter folgenden Themen stehen. Erstens, ups, was ist denn das? Der bayerische Entwurf eines Integrationsgesetzes. Danach geht es weiter mit, was soll das sein? Gesetzlich verordnete Leitkultur. Ein Blick ins Detail, die frühkindliche Bildung und Schulen wird folgen, bis wir uns dann hineinbewegen in, ist der internationale Rechtsruck ein Ergebnis der Flüchtlingskrise? Danach wie immer Tipps, Termine und so weiter. Sie können sich das gerne aufschreiben mit Zettel und Stift oder halt irgendein elektronisches Medium. Ich darf Ihnen jetzt auch gleich die erste Musik ankündigen. Das ist Leo Kolla und der spielt uns Love Fox vor. Sublimated. Ja, eigentlich hast ja insbesondere auch du, Jochen, dieses Integrationsgesetz uns nahegebracht und vielleicht kannst du ein bisschen sagen, was ist eigentlich dieses bayerische Integrationsgesetz? Das ist ja erst mal ein Entwurf, ja. Ja, also es fand breitere Verbreitung, ein Entwurf, der im Ministerrat wohl verabschiedet wurde und sagen wir, von Seiten der CSU wird da auch ein bisschen Druck gemacht, also im Mai soll das dann im Kabinett beschlossen werden und dann im Juni im Landtag beraten werden. Und sag mal, erstmal ist ja das Thema Integration. Also da ist ja auch weithin Übereinstimmung, auch in den Stellungnahmen zu dem Gesetz wird es oft auch ausgesprochen. Ja, also da ist eine Herausforderung für die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland mit dem Thema Zuwanderung, mit dem Thema Flüchtlinge. Und da müssen wir uns Gedanken machen, da müssen wir auch was für tun, um da gut mit dieser Herausforderung umgehen zu können. Ja, die nennen ja finanzielle, kulturelle und gesellschaftliche Herausforderungen, so in dieser Reihenfolge. Also zuerst mal die finanziellen, kulturelle und gesellschaftliche. Und ja, was hat denn jetzt das Gesetz so als Gedanke, als Absicht so, was will das denn regeln? Was will es denn Neues hereinbringen, was wir noch nicht hätten? Naja, ich denke mir zunächst mal, kann man sagen, dass auf der grundsätzlichen Ebene da ein großer Mangel zu konstatieren ist bei diesem Gesetzentwurf, weil eigentlich wenig sorgfältig überlegt worden ist, was Integration eigentlich bedeuten soll. Und dann ist eben ganz markant dieser Punkt, dass man den Versuch macht, sozusagen eine bestimmte kulturelle oder kulturgeschichtliche Konstellation, wie sie jetzt in Bayern ist, tatsächlich per Gesetz festzuschreiben. Das ist eben dieses Konzept Leitkultur. Und da tut man sich dann natürlich nicht leicht. Also da wird auch vom DGB und von anderen zu Recht bemerkt, das ist ja ein gar unbestimmter Rechtsbegriff. Und man merkt dann auch, wenn man das Gesetz anschaut, dass das oszilliert. Also selbst innerhalb des Gesetzes ist nicht klar, was damit gemeint ist. Also auf der einen Seite geht es mehr so ins Rechtliche, unsere Verfassung, unsere Rechtsordnung. Da kann man wenig dagegen sagen. Und dann geht es aber durchaus auch an anderer Stelle dann los aufs bayerische Brauchtum. Ja, also auf die Sitten und Gebräuche, wo man also auch eine Verpflichtung sieht, dass die Migrantinnen und Migranten sich damit vertraut machen. Also die nennen es ja gar nicht konkret, was sie jetzt meinen. Meinen sie jetzt das Oktoberfest oder meinen sie Schuhplatteln? Ich bin jetzt ein bisschen polemisch. Nee, das ist gar nicht polemisch. Das ist überhaupt nicht definiert. Und vor allem, es ist ja zwar ein bayerisches Integrationsgesetz, aber so richtig bayerisch wird es dann nicht ausgeformt, also sie benennen es dann nicht direkt bayerische Werte, sondern sie sagen dann doch irgendwie Grundgesetz und so weiter. Also sind unheimlich schwammig, habe ich das Gefühl. Ja. Und sie missbrauchen letztendlich, oder was mein Eindruck ist, die Bundesrepublik Deutschland hat ja eigentlich genügend Rechtsgrundlage für Integration, einen Rechtsraum. Aber die wollen diesen Rechtsraum, reicht ihnen nicht mehr aus, sie wollen auf den Kulturraum ausdehnen und werden da sehr, sehr vage. Kein einziges Wort definiert eigentlich, was Kultur denn sei und was es konkret zu bedeuten hätte. Also wirklich Kulturparagraphen habe ich nicht so richtig drin gesehen. Habe ich da was übersehen? Naja. Zunächst mal denke ich, dass das wirklich der zentrale Fehler ist bei diesem Gesetz, auf den wir vielleicht auch nochmal im nächsten Abschnitt unserer Sendung genauer zu sprechen kommen. Ne? Also das ist diese, dass sie im Grunde etwas in Rechtsformen zu fassen versuchen, was dem Rechtsbereich gar nicht angehören kann. Ne? Und das ist eben dieses Konzept Leitkultur. Sie versuchen dann schon, nämlich in der Präambel dieses Gesetzes, sozusagen die verschiedenen Strömungen zu fassen, aus denen in ihrer Sicht die bayerische Leitkultur besteht, wobei sie ja wirklich Schwierigkeiten haben, dann auch zwischen einer deutschen Leitkultur und einer bayerischen sich zu entscheiden. Sie entscheiden sich nicht. Als Preuße in Bayern würde ich sagen, es ist klar eine bayerische Leitkultur, die hier formuliert wird und der ich auch natürlich fremd gegenüberstehe. Also, aber gut, das ist also im Grundlegenden. Jetzt möchte ich schon auch noch erwähnen, also so ein paar Highlights erwähnen. Gerne. Einen Moment noch vorher vielleicht. Was würdest du so als Kultur eigentlich, wie würdest du Kultur eigentlich verstehen oder definieren? Und vor allem als Abgrenzung zu Recht dann? Ich denke, es ist einfach mal wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, was da ein Unterschied ist. Was ist Kultur für dich? Naja, wollte eigentlich vielleicht noch etwas später noch mehr drauf zu sprechen kommen. Aber du kannst auch verschieben gerne. Ja, vielleicht hier nur kurz, weil sonst komme ich zu den Highlights nicht mehr. Also, die Rechtsordnung, das hat etwas mit den Regeln zu tun, die Angehörigen unserer Gesellschaft, die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, vereinbart haben und die für alle gelten sollen. Also sowas wie Strafgesetzbuch oder bürgerliches Gesetzbuch, Vertrags, wo die Verträge geregelt werden, Grundgesetz als oberstes Recht, also unsere ganzen Rechte und Gesetze, die dann auch Umsetzung in den Gerichten finden. Klar, und ich würde sagen, also da finde ich auch, sagen wir mal, das Konzept der sozialen Dreigliederung richtig, was von Rudolf Steiner formuliert wurde, dass man sagen kann, im Rechtsbereich, da ist einfach das Ziel oder orientierende Ideal die Gleichheit, die Gleichberechtigung. Mhm. Ja? Ja. Und im kulturellen Bereich, da geht es, würde ich sagen, um den Weg jedes einzelnen Menschen und um das unverzichtbare Recht jedes einzelnen Menschen, seinen Weg in jeder Phase seines Lebens selber zu bestimmen. Das ist das, was im Grundgesetz in Artikel 2 aufscheint. Schon auch natürlich hat es was mit Menschenwürde zu tun. Aber dann hat es auch was eben mit der Artikel 2 Absatz 1 der Freiheit, der allgemeinen Handlungsfreiheit. Jeder hat das Recht, sich im Rahmen der Rechtsordnung, sage ich jetzt in meinen Worten, seinen ganz eigenen Weg zu gehen. Und das hat etwas mit Kultur zu tun. Kultur hat immer etwas mit Begabungen zu tun, mit Fähigkeiten, die man mitbringt, aus denen man etwas macht. Ja, und ich finde auch, dass der Rechtsbereich auch viel mehr mit dem Kognitiven, mit dem Denken, mit dem Gedanklichen zu tun hat, während das Kulturelle viel stärkere Nähe hat zu dem Bereich des Emotionalen und vielleicht auch Spirituellen manchmal. Na klar. Und es ist und das da ist viel Individualität drin und individueller menschlicher Ausdruck. Und wenn ich den einschränke, dann bin ich schnell in dem Bereich, wo ich in Würde eingreife, wo ich in die Entfaltung hineingreife. Eigentlich in die Freiheitsrechte, die bei uns grundgesetzlich geschützt sind. Ja, ich meine, wir hatten ja in China, in der Volksrepublik China, zu Mao Zedongs Zeiten die Kulturrevolution. Und das ist in der Hinsicht verwandt. Ne? Es ist ein Eingriff des Politischen ins Kulturelle. Ja? Und das ist krankmachend. Ich schreibe vor, wie du denkst, was dir wichtig sein darf und so weiter. Das, was nur individuell sein kann, weil das sehr mit dem Empfinden zu tun hat. Mit dem Empfinden, was mir richtig oder was mir wahrhaftig oder sonst irgendwas erscheint. Ja, das ist auch eine zentrale Achse, würde ich sagen, dessen, was an unserer jetzigen Gesellschaftsordnung bewahrenswert ist, dass sie eben versucht, diese beiden Pole, das Individuelle, Freiheitliche und die Gleichheit, sogar die Solidarität, das zusammenzubringen. Ne? Jetzt kommen wir doch schnell mal oder zu diesen Highlights. Okay, genau. Also sag mal, es sind halt so bestimmte Punkte, die dann, also ein bisschen ist es auch so eine Sammlung von Punkten. Hm. Also sag mal, es gibt den Punkt, natürlich erstmal der Loyalitätsverpflichtung der Migrantinnen und Migranten auf die Leitkultur, der Verpflichtung unseres gesamten Bildungswesens auf die Leitkultur, ja, was natürlich uns auch als Einheimische betrifft. Was eigentlich schließlich des Religiösen, des Glaubensbereiches durchaus stark in Betonung drin hat, zum Christlichen hin. Das hat dann auch noch, gerade wenn es um die Schulen geht, da wird Sabine noch mehr drauf eingehen, dann hat es Passagen, die sollen ausdrücklich für alle gelten, wo man praktisch in der Begründung steht, es versucht, vor strafrechtliches Verhalten, also Verhalten, wo man eigentlich keinen Straftatbestand hat, aber was man jetzt doch rechtlich greifen können will und auch sanktionieren können will, dass das praktisch, dass man da Tatbestände schafft. Also das sind Artikel 13 und Artikel 14. Relevant ist, denke ich, vor allem Artikel 13 Absatz 1 des Gesetzentwurfs, wo es halt darum geht, wer halt zum Ausdruck bringt, dass er was grundsätzlich gegen unsere Rechts- und Verfassungsordnung hat. Und also es wird dann noch so ein bisschen umfassender beschrieben. Der soll halt dann verpflichtet werden können, einen Integrationskurs zu besuchen. Und das betrifft alle, also alle, auch uns als Einwohner des Landes, damit es gerecht ist. Da wird dann der Gleichheitsgrundsatz zitiert und in der Begründung. Und wenn man dann nicht hingeht zu so einem Kurs oder da ein bisschen sich schlecht verhält, dann kriegt man halt gleich ein übles Bußgeld aufgedrückt. Und da merkt man einfach, da werden eben Versuche gemacht, etwas zu sanktionieren, was eigentlich gar nicht verboten ist, bloß weil man jetzt meint, da müsste man jetzt Tatbestände herbringen. Ne? Mhm. Und das andere ist dann, dass man eben auf die Idee kommt, zum Beispiel auch Menschen, die nicht gut Deutsch können und wo man der Ansicht ist, sie könnten aber besser Deutsch, wenn sie wollten, dass man denen dann die Kosten für Dolmetscher auferlegen kann. Ne? Dann gibt es das Thema, dass man die Schulpflicht für Asylbewerber abschafft. Ja? Da wird wahrscheinlich Sabine noch mehr drauf eingehen. Ne? Dann gibt es das Thema, also, solange sie im Bewerbungsverfahren sind und noch nicht entschieden sind. Genau. Ja, also solange noch, Also nur solange sie noch keine Asylanten sind, sondern Asylbewerber. Ja, und also der Residenzpflicht unterliegen. Ja. Dann haben sie, sagen sie, also Asylunterkünfte, so werden die, glaube ich, auch da bezeichnet, die werden gesetzlich im Polizeiaufgabengesetz als gefährliche Orte definiert. Und dann hat die Polizei jederzeit das Recht, da reinzugehen und Identität festzustellen, aber auch erkennungsdienstliche Maßnahmen zu machen. Und wenn sie, also immerhin brauchen sie noch einen richterlichen Beschluss, wenn sie da jemanden dazu dann festhalten wollen. Aber sie dürfen dann auch, das wird dann noch ausgeweitet, auf Wohnungen. Dann sagt man, also Wohnungen, in denen Flüchtlinge untergebracht werden, Migrantinnen und Migranten untergebracht werden, sind auch gefährliche Orte. Und da kann die Polizei auch jederzeit, auch ohne richterlichen Beschluss, hineingehen, um die Identität festzustellen. Und da werden wirklich auch, sagen wir mal, Grenzen in unserer bisherigen Rechtsordnung verschoben. Ja? Also das Schwierige ist, dass das alles in Artikel 17a des Gesetzentwurfs steht und man hat wirklich Mühe herauszukriegen. Da werden nämlich nur noch die Einzelveränderungen anderer Gesetze aufgeführt. Man kann eigentlich nur über die Begründung des Gesetzentwurfs dann draufkommen, was da eigentlich gemeint ist. Also ich hoffe, ich habe jetzt so alle Highlights kurz durchschritten. Ja. Natürlich soll auch die Rundfunk und Medien sollen alle auch auf die Leitkultur verpflichtet werden. Das Christliche, diese Idee der Leitkultur, die wird uns da allen um die Ohren gehauen. Ja, also, mit Multikulti, das ist dann aus. Ja, ja. Also lustig ist dann noch, dass sie dann, also lustig oder auch nicht, auch, wie nennt man sowas, bizarr, oder dass sie dann eben auch definieren, also der Halbausländer, der Viertelausländer, Halb- und Viertelausländer, die kommen dann nur, sind privilegiert, die kommen dann nur in die positiven, die fördernden Seiten dieses Gesetzes, in den Genuss dieser Seiten und nicht, werden nicht so sanktioniert. Aber natürlich allein schon die Vorstellung von Viertelausländern erweckt grausige Erinnerungen. Ja, genau. Ich bin dann auch bald weg. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, und wenn... Jetzt geben wir uns erstmal Luft zum Veratmen dann, also wenn Stefano Adriani, unser nächster Künstler, nach Deutschland kommen will, dann würden ihn die Gesetze auch alle treffen, vor allem in Bayern. Und sein Titel heißt dann berechtigterweise Anxiety. Ja, Anxiety ist der Titel zuvor von Stefano Adriani. Und ja, jetzt wollen wir einfach noch ein bisschen tiefer reinschauen. Ja, was hält es eigentlich mit dieser gesetzlich verordneten Leitkultur? Das Thema Leitkultur, das wollen wir jetzt noch ein bisschen tiefer anschauen. Was bewegt es bei dir insgesamt? Was kommt dir da in Erscheinung oder was... Bewegt dich, ja, genau, was bewegt dich dabei? Na, man darf sich ja mal überlegen, was ist denn zentral eigentlich bei allen kulturellen Leistungen? Und ich denke, bei allen kulturellen Leistungen ist zentral, dass Menschen etwas Neues in die Welt bringen. Das hat was mit ihrer Fähigkeit zu denken zu tun, aber natürlich nicht nur ihre Fähigkeit zu vorzustellen, ihre Fähigkeit zu fühlen. Aber immer ist es so, sie bringen etwas Neues hinein. Und selbst wenn es darum geht, ein Ritual zu vollziehen, einen Gottesdienst zu vollziehen, dann hat das nur einen Sinn. Ich gehe nämlich im Unterschied zu vielen gelegentlich gerne in einen Gottesdienst. Und das hat aber nur einen Sinn und das ist nur echt, wenn es immer wieder neu gegriffen wird. Dann macht es Sinn. Also wenn man es wirklich tut, lebt und dann dabei auch spürt und wenn es wirklich wahrhaftig ist, wenn etwas passiert. Ja. Ich würde sagen, etwas passiert. Auch wenn man ein Musikstück und meinetwegen Johann Sebastian Bach aus dem 17. Jahrhundert aufführt, tja, das ist nur was, wenn im Raum, wo das die Menschen, die Musikerinnen und Musiker, die Zuhörerinnen, die Zuhörer, sie sind alle beteiligt und es geschieht etwas. Und das ist die Erfahrung. Und das ist auch der Wert. Und wenn man das versucht festzuschreiben, betoniert man die Vergangenheit gegen die Gegenwart und die Zukunft. Da sind wir dann in den Schienen, in der man beurteilt, ob etwas zulässige Kultur ist oder nicht. Also zugelässige Kunst, passende Kunst ist oder nicht. Das erinnert natürlich an dunkle Zeiten, in denen es entartete Kunst gegeben hat und Bücherverbrennungen, weil Dinge nicht in das Kunst- und Kulturverständnis der Herrschenden gepasst hat. Ja, aber der entscheidende Punkt ist für mich noch nicht mal, also der entscheidende Punkt ist für mich, es kann im Bereich der Kultur keine Definition der guten Kultur, der berechtigten Kultur geben. Es mag Gesetze geben, die bestimmte Grenzen schützen, aber das hat dann was mit der Abwägung zu tun, mit Rechtsgütern aus anderen Sphären. Zum Beispiel was? Beleidigung zum Beispiel? Genau. Sowas. Es ist ein konkreter aktueller Fall, wo man das jetzt mal sich anschaut, betrachtet. Aber es kann, sag mal, es kann eben nicht eine Normierung der Kultur geben, in irgendeiner Weise. Und das Interessante finde ich ja als Beispiel Franz Marc, wo man ja sieht, wie er eben in München lebte, Anfang des 20. Jahrhunderts, wie er seine bunten Kühe malte und da schreckliche Schwierigkeiten hatte mit den, sag mal, Pharisäern der damaligen Zeit, den Philistern seiner Zeit. Und wie er dann natürlich zur entarteten Kunst gehörte. Und jetzt ist er klassische Moderne. Und solche hochgestellten Persönlichkeiten wie Herr Stoiber oder Herr Seehofer würden sich ja gar nicht anstehen. Sie würden auch zu Vernissagen erscheinen und begeistert sich mit diesen Bildern zeigen lassen. Und da sieht man doch, was Kultur ist. Und dass Kultur zu Kultur, Kultur gehört immer dazu, dass Menschen etwas in die Welt bringen und erstmal 99% der Leute gegen sich haben oder zumindest 99% sagen, was soll denn das? Und 50 Jahre, 100 Jahre später, klassische Moderne. Also verbinde ich eigentlich mit dem, was du beschreibst, mit Kultur, sehr viel Freiheit. Also die Natürlich. Kultur braucht Freiheit. Ja. Und das ist, da sehe ich auch den Punkt, wenn man sich mal unser Grundgesetz anschaut, diese Grundrechte, die da am Anfang des Grundgesetzes formuliert sind und die den Kulturbereich betreffen, das geht mal an mit Artikel 4, mit der Glaubens- und Gewissensfreiheit und geht dann weiter mit der Meinungsfreiheit und mit der Kunstfreiheit, der Wissenschaftsfreiheit. Alle diese Rechte, das sind Menschenrechte. Und das sollte man eben den verehrten Mitgliedern der Bayerischen Staatsregierung mal hinter die Ohren schreiben. Weil eins ist klar, wer hier einen Integrationskurs braucht, das sind die Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung. Weil sie haben noch gar nicht verstanden, auf welchem Niveau sich unser Grundgesetz in diesem Land bewegt. Und das Niveau des Grundgesetzes ist, dass eben die kulturellen Rechte, dass die Menschenrechte sind. Das heißt, die hat jeder Mensch, egal was sein Aufenthaltsstatus ist oder überhaupt legal oder illegal im Land ist. Woher er kommt und welche Zugehörigkeit, Religion oder sonst was er dazugehört. Ja. Weil Religion hat auch was mit Kultur auch mit zu tun. Das Ja, klar. Und ich denke, da sieht man, sag mal, wie daneben dieser Gesetzentwurf ist. Also ich habe ihn sehr missionarisch an manchen Stellen empfunden. Ich habe das Gefühl gehabt, es darf, soll in, insbesondere in Bayern keine andere dominante Religion geben, außer die der christlichen. Wobei die christliche eigentlich eine klare Menschenwerte eigentlich von allen Menschen in sich hat. Also es wird im Prinzip nur ein Teilauszug hier vollzogen. Das ist etwas seltsam. Und naja, was mir auch noch in den Sinn gekommen ist, zur Freiheit, der gehört für mich auch immer Verantwortung. Und ich habe das Gefühl, dass Kunst sehr viel Verantwortung nimmt, denn es hat immer ein Bewusstsein, ein Wirken für implizit. Nicht immer, das zeigt sich in der Auseinandersetzung, in der Begegnung, dass Kunst ja auch auf vieles verantwortlich hinweist, hinweisen kann. Auf Dinge, auf wichtige Dinge, Missstände oder sonst irgendwas aufmerksam macht, auf seine Art und Weise. Und das ist auch eine Form von Verantwortung, die Kunst sich nimmt. Und dazu braucht es auch die Freiheit, um das tun zu können. Also das ist wirklich ein schönes Wechselspiel an der Stelle. Ja, und das ist auch ein Wagnis, was wir eben in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung eingehen, dass wir das Vertrauen haben, dass gerade diese Freiheit uns alle voranbringt. Ich denke mir, dieser Gesetzentwurf, die Autoren, haben weder das Christentum noch das Grundgesetz verstanden. Und da ist einfach ein Zug des Double Bind. Ja? Also das heißt, sie reden die ganze Zeit von unseren abendländischen Werten, aber sie praktizieren sie nicht. Sie haben sie nicht verinnerlicht. Es ist unheimlich technokratisch geschrieben. Also es sind wirklich Juristen, die Sprache verdrehen vermögen und wirklich aushöhlen können und umdrehen können. Und damit eigentlich eigenartige Kultur schaffen, schon fast eigenartige Kunstwerke. Aber sie sind bizarr und sie sind dann auch wirklich an dem Empfinden der Menschen geht's vorbei. Und das ist das Kennzeichen von Technokratie, dass das Empfinden drin fehlt. Ja. Es ist eigentlich ein Gesetz gegen Kultur. Gegen Menschen. Auch das. Dann gehen wir in die nächste Musik. Die ist von dem russischen Künstler DJ D. Brat und heißt Rainy. Mache ich mal weiter. Ich habe vorhin was vergessen, weil dieser Gesetzentwurf hört natürlich auf mit, wie nennt man das, eine Zusammenfassung, ne? Genau. Ich wollte jetzt mal auf was eingehen, was hier schon ein bisschen angesprochen wurde, auf die Bildung. Die fängt ja nicht erst an in der Schule, sondern schon im Kindergarten und da gibt es ja auch schon ganz eine Menge bayerisches Kindergartenbildungsgesetz zum Beispiel und ein bayerisches Schulgesetz und was es da schon alles gibt. Und die müssten zumindest einige Artikel in der Bayerischen Verfassung mit ihren Absätzen müssten dann nach diesem Entwurf, wenn er dann durchgehen sollte, auf jeden Fall verändert werden. Ich wollte Ihnen mal kurz den Artikel 6 mal so ein oder zwei Sätze vorlesen. Da heißt es, Artikel 6, frühkindliche Bildung. Alle Kinder in Kindertageseinrichtungen sollen zentrale Elemente der christlich-abendländischen Kultur erfahren. Der Träger einer KIGA-Einrichtung hat dafür Sorge zu tragen, dass sie lernen, sinn- und werteorientiert und in Achtung vor religiösen Überzeugungen zu leben, sowie eine eigene, von Nächstenliebe getragene, religiöse oder weltanschauliche Identität zu entwickeln. Punkt. Das geht jetzt noch weiter, aber da höre ich jetzt einfach mal auf, weil ich finde, das ist zutiefst undemokratisch und mit dem Grundgesetz dürfte das eigentlich nicht vereinbar sein, denn da gibt es den Artikel 4, Glaubens- und Gewissensfreiheit, da steht in Absatz 1, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Ich habe da ein bisschen drauf rumgekaut und ich finde, das geht schon gegen unser Grundgesetz. Das lässt mich eigentlich eher Bauchkrummeln kriegen, um ehrlich zu sein. Dazu, ich finde ja, dass wir, also dieser Artikel sagt auch nochmal ganz explizit, dass auch diese Kinder bereits schon, also diese ganz kleinen Kinder auf die Leitkultur eingeschworen werden. Ja, und ich weiß ja, wie das ist in Entwicklungen und in Erziehung und in Wahrnehmen auch von kleinen Kindern, das setzt sich fest, sowas. Also dieses dann wieder, ja, wenn ich dann ein bisschen erwachsener bin, irgendwie zu verändern, ist manchmal gar kein einfacher Prozess. So, da wird ein Prozess angeschoben, der sehr, sehr unwirklich mir erscheint. So, danach geht es weiter. Da gibt es einen Artikel 7. Da steht was von Schulen. Der ist jetzt sehr lang. Und was mir aber auf jeden Fall aufgefallen ist, dass wir dieses bayerische Schulgesetz, und das ist auch hier im Anhang des Entwurfs bereits aufgezeichnet, in vielen, vielen Seiten, dass das geändert werden muss. Ich frage mich ja auch, wenn ich hier so stehe, wie wollen die das denn ändern? Fragen die eigentlich uns in einer im Volksentscheid, dass es wirklich demokratisch alles dann eingeführt wird? Oder wird es denn einfach, weil wir hier den Entwurf haben und das dann durch den Landtag gehen wird, in der Besprechung und so weiter, einfach beschlossen? Naja, die bayerische Regierung ist ja gewählt und damit hat sie das gestalterische Kompetenz und darf alles machen. Sie darf ja auch eine Maut einführen. Ja, sie bringt es halt in den Landtag ein, klar. Wie ja, genau, also gut zuhören. Da gibt es etwas auch noch mit Schulpflicht. Also diese Kinder, die in Asylunterkünften leben, sind aus der Schulpflicht genommen und damit faktisch aus der Schule ausgeschlossen. Das gibt wieder Änderungen im Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesens. Und gleichzeitig wird dieses Schulrecht folgt dem Asylrecht postuliert. Das heißt, jede Verschlechterung Asylrecht wird unmittelbar auf die Kinder übertragen. Also wenn ich jetzt als Erwachsener ein Asylrecht beantrage und ich sage jetzt einfach mal, es wird 3 Jahre schlichtweg nicht bearbeitet, dann können diese Kinder eigentlich theoretisch nicht in die Schule gehen. So. Praktisch. Danke. Sie dürfen nicht mehr in die Schule. Sie dürfen dann nicht, in deren Biografien entstehen richtige Löcher. Bildungslöcher und Beeinträchtigungen. Ja, wo wir doch eigentlich so wahnsinnig viele arbeitende Menschen hier in Deutschland brauchen. Das, die weiß ich gar nicht, wie das denn aufgeholt werden soll. Das ist, glaube ich, ein ganz nicht zu verachtendes Paket, ne, das auf uns zukommt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat ja da unter anderem auch gegen diesen Punkt Stellung bezogen und darauf hingewiesen, dass das also einer ganzen Serie von internationalen Konventionen widerspricht, weil einfach jeder Mensch ein Recht hat auf Bildung von Anfang an. Also das dürfte international zu Schwierigkeiten führen. Ja, ja, aber so geschickt, wie Sie es dann hier ausgedrückt haben, ist es ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Sie das denen sehr wohl geben, ja, aber Sie knüpfen es halt an dieses Asylrecht und dann ist es wieder so, nee, ne? Es oder? Gibt einen Teil der Kinder, die von der Schulpflicht ausdrücklich ausgeschlossen werden. Und zwar so lange, wie das Asylverfahren der Familie läuft. Also wenn dann die Eltern, das ist ja auch so ein Punkt, wenn man dann abgelehnt wird und dann, ich weiß nicht, wie das dann heißt, Berufung oder Klage erhebt und in die nächste Instanz geht, was man ja tun kann, dann geht das Asylverfahren noch länger und dann können die Kinder noch länger, dauert es noch länger, bis die Kinder in eine ordentliche Schule gehen können. Und das andere ist natürlich, dass letztlich wird man natürlich versuchen, Ehrenamtliche werden versuchen, das irgendwie aufzufangen. Die kriegen halt noch mehr aufgebürdet, ja, um die Kinder in irgendeiner Weise doch dran zu halten an den Inhalten, die altersgemäß sind. Also da ist so in der täglichen Praxis, ist das ein Riesenpaket, was wir eigentlich nicht wirklich stemmen können, um ehrlich zu sein, weil wir haben nicht genügend Ehrenamtliche und wir haben auch nicht Eltern, die bereit und gewillt sind, ihre Kinder dann über uns erziehen zu lassen, in Anführungszeichen erziehen lassen. Jürgen? Ja, und vor allem, wenn wir alles über Ehrenamtliche machen, da muss man schon sagen, Moment mal, wo ist hier eigentlich das Thema Leistung und wo ist das Thema in unserer Gesellschaft, dass Leistung ja Entgelt bekommen soll? Also wieso sollen Teile von nichts oder von irgendwas anderem leben Und der Staat kann sich aus seiner Pflicht hier herausziehen und das auf einer seltsamen Schulter tragen. Ja. Ist auch ganz klar definiert, ne? Dass das so sein soll und dass sie eben nicht die Gelder dafür zur Verfügung stellen. Ich glaube, Verdi oder DGB hat das auch ganz arg moniert in der eigenen Stellungnahme. Ne? Dass man die Gelder, die im Grunde genommen für Bildung zur Verfügung gestellt werden müssten, überhaupt nicht da sind. Man behauptet in dem Gesetzentwurf, dass das Ganze, also diese ganzen Integrationsanstrengungen, kostenneutral durchführbar seien. Ja, das heißt, der bayerische Staat ist nicht bereit, dafür mehr Geld auszugeben, was völlig hirnrissig ist. Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen, den auch die GEW herausarbeitet, dass es einfach... es ist in meinen Augen auch eine Sache der Menschenwürde, dass eben auch die Menschen, die hier zu uns kommen, Unterstützung bekommen darin, ihre Muttersprache gescheit zu lernen, ne? Und ihre Herkunftskultur zu ihr einen guten Kontakt zu bekommen. Und alle neueren Erkenntnisse des Sprachlernens weisen darauf hin, dass es notwendig ist, dass die Kinder wirklich ordentlich ihre Muttersprache lernen, damit sie von dort aus ordentlich eine andere Sprache lernen können. Und da hat dieser Gesetzentwurf, der hat es einfach nicht auf dem Schirm. Der ist völlig einseitig und insofern auch schwer hinter dem Stand der modernen Wissenschaft her, das Sprachlernen angeht. Ihr hattet ja vorhin permanent über Leitkultur gesprochen. Man kann auch Leitkultur dazu sagen, weil es Leiden. Und es ist noch gar nicht richtig absehbar, in was es wirklich alles hineinführen kann. Jede Leitkultur ist eine Kultur, die Leiden schafft. Ja, gehen wir in die Musik. Gehen wir in die Musik. Du darfst es auch gerne ansagen. Wir haben als nächsten den griechischen Interpreten oder Künstler Nikos Boubas mit dem Titel Alkajik. Zeit rennt und wir sind schon beim letzten Punkt, der da heißt, ist der internationale Rechtsruck ein Ergebnis der Flüchtlingskrise? Jochen, der weiß was ganz Tolles dazu. Naja, oder genauer gesagt, der Jürgen weiß was Tolles dazu, weil du in der Zeit, wo wir uns jetzt mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, aus Österreich kamen ja dann auch nicht so erfreuliche Nachrichten, da bist du auf eine Studie gestoßen, ich glaube in einer Ausgabe des Spiegel, Going to Extremes, Politics after Financial Crisis. Und also das war so ein Ansatz, der vielleicht auch ein wenig eine Brücke zu unserem Thema bedingungsloses Grundeinkommen schlägt. Also Hintergründe für politische Rechtsentwicklungen. Ja, der Spiegel, ich habe es im Online-Bereich gelesen, hat einen sehr interessanten Artikel gebracht und dabei auf eine Studie von drei Wissenschaftlern von drei verschiedenen Hochschulen, Universitäten in Deutschland verwiesen. Und die haben finanzielle, oder die haben Krisen oder die politischen Veränderungen durch Krisen untersucht, und zwar im Zeitraum 1870 bis 2014, und das nicht jetzt nur auf Deutschland bezogen, sondern auf 10 Länder in der Welt, also in Frankreich, USA und so weiter und so fort. Und das ist eine sehr interessante Thematik in dem Zusammenhang, denn die Frage ist ja, warum macht eigentlich die bayerische Regierung so einen Gesetzentwurf? Ja, sie bedient ja letztendlich ein Feld, das die AfD besetzt. Und jetzt wollen sie die nicht zulassen. Also was machen wir? Wir machen jetzt ein Gesetz, das der AfD das Wasser abgräbt, sage ich mal. Aber haben wir eigentlich noch ein Flüchtlingsproblem in der Form, wie wir es vor einem Jahr hatten? Die Flüchtlingsströme haben doch stark nachgelassen. Eigentlich müsste ja der Populismus jetzt nachlassen. Ja, warum tut's das nicht? Und da geben diese Forscher eine interessante Antwort. Und zwar haben die herausgefunden, dass nach finanziellen Krisen, in denen insbesondere Banken gerettet werden mussten, dass dort im Nachfeld eine signifikante Verschiebung Rechtsruck stattfindet. Und zwar, dass die rechtspopulistischen Parteien einen Zuwachs von 30% bekommen. Und das sehen wir international jetzt auf die Finanzkrise von 2008, sehen wir das in Frankreich mit Le Pen, wir sehen das in den Niederlande, wir sehen das in Schweden, Finnland, Deutschland mit AfD und die USA auch mit Donald Trump, Polen, wo jetzt die PIS an der Regierung ist, Ungarn, wo Orban gut im Sattel sitzt. Wie soll nicht, dass wir in Depressionen stürzen. Es gibt einzelne Ausnahmen, wie zum Beispiel in Kanada, Spanien, genau. Griechenland, wo es nicht in den Rechtsruck gekommen ist. Aber so insgesamt gibt es einen starken Rechtsruck. Der ist auch nicht dauerhaft im Allgemeinen, aber erstmal deutlich, und der wirbelt wirklich die politischen Systeme durcheinander, und diese Studienmacher deuten auch oder sagen ganz klar, dass die Finanzwelt damit eine Verantwortung hat für eine politische Stabilisierung, weil nämlich diese finanziellen Krisen, in denen Banken gerettet werden müssten, natürlich hier einfach Systeme destabilisieren, Unmut ausmachen. Und der Grund natürlich ist, dass letztendlich ist es ja einfach, Flüchtlinge als Sündenbock zu erklären für unsere Probleme. Das heißt, wir haben Ängste, Existenzängste eigentlich, die dahinter liegen. Das heißt, die Flüchtlinge nehmen uns was weg. Aber was nehmen sie uns denn weg? Sie nehmen uns scheinbar noch zusätzlich zu dem weg, was uns so eine Finanzkrise nämlich weggenommen hat. Weil jede Finanzkrise wirkt nämlich dahingehend, dass die Gemeinschaft die Schäden aufzuräumen zu tragen hat. Es sind massive Geldentwertungen laufen einher mit Finanzkrisen. Nicht dahingehend jetzt in dieser Finanzkrise, dass jetzt unsere Lebensmittel teurer würden, so wirklich merkbar mehr als sonst. Das war sicherlich mal in der Hyperinflation in den 20er Jahren in Deutschland so, wo die Preise so galoppiert sind, dass man morgen nichts mehr von dem Geld von heute kaufen konnte. Nein, das nicht. Aber wenn wir mal genau hinschauen, wo gehen denn die Immobilienpreise hin? Wohin gehen denn die Anlagenpreise hin? All diese Wirtschaftsgüter, die Preise für Unternehmen, für Anlagen und so weiter werden immer teurer und bringen immer weniger Ertrag. Und das ist ein ganz deutliches Zeichen für eine starke Inflation. Da ist eine Geldentwertung da. Wir haben so viel Geld, das nicht mehr wert ist. Also das, was nicht mehr benötigt wird für den Lebensunterhalt, das wird letztendlich dann aufgefressen. Und das passiert natürlich nicht nur Millionären, Milliardären, sondern das passiert natürlich auch mit den kleineren Beträgen, den Hundertern, den Tausendern oder den Zehntausender, die vielleicht der ein oder andere einfach für sein Alter oder sonst irgendwas beiseite gelegt hat. Und da fühlen sich die Menschen betrogen. Und was passiert? Die Leute, ja, haben Angst, aber wie kann ich denn gegen Hedgefonds und so weiter demonstrieren, gegen Banken? Dann sind ja Flüchtlinge ja viel einfacher. Aber wie könnte man jetzt eigentlich dem Aspekt dieser Verschiebung auf Sündenbock Flüchtlinge, die jetzt hier schön reinpassen, wie könnte man dem eigentlich begegnen? die Politik bräuchte hier ein ganz anderes Konzept. Die Politik müsste hier jetzt nicht rangehen und sagen, okay, die Flüchtlinge sind jetzt hier diejenigen, die wir hier jetzt vorschieben und damit ablenken, sondern letztendlich das soziale Gefüge müsste anders sein. Das soziale Gefüge müsste so sein, dass es eben genau dieser existenziellen Angst und dieser existenziellen Unzufriedenheit, Sorge, dass sie der begegnet. Und das über einen ganz anderen sozialen Gedanken. Und zwar eigentlich dahingehend, dass man eben nicht mehr, dass man jedem Menschen garantiert eine Existenz. Und wie kann ich das heute machen? Ich kann nicht mehr jedem Ackerland geben. Das ist auch nicht mehr, das ist nicht effektiv oder ökonomisch, weil ein Traktor viel mehr herstellen kann als 10 Bauern. Also ist natürlich so etwas wie ein Grundeinkommen natürlich ein interessanter Ansatz, um das dem zu begegnen. Und vielleicht würde durch ein Grundeinkommen so eine Verschiebung und so ein Rechtsruck und so eine Destabilisierung durch eine Finanzkrise dann entgegenwirken und vielleicht wird es gar nicht zu einer Finanzkrise kommen. Also was ich ja auch für mich so erlebe, ist zum Beispiel dieser Rechtsruck, der wird ja speziell jetzt in München, dadurch, dass München ist bunt, sehr entgegengewirkt. Es gibt genügend Aufrufe zu irgendwelchen friedlichen Dagegensein, sage ich jetzt mal ganz platt. Und wenn der Jürgen das so erzählt, habe ich gerade eben gedacht, wir stärken vielleicht unsere Regierung ganz unbewusst, wenn diese Menschen aus anderen Ländern, die sich hier jetzt, die wirklich hier bleiben dürfen, von uns integriert werden. Ja, also von mir und dir. Es gibt ja eine gewisse Stärke auch. Ja, ich weiß, es hört sich jetzt nicht so gut an, aber es ist eine Möglichkeit. Jochen? Ich war noch ein bisschen, oder ich möchte vielleicht das sagen. Ich denke, der Zusammenhang, den gibt es sicher. Also zwischen dieser Stimmung, die erst an, also wo erst die Furcht losgetreten werden kann. Und ich denke, diese Stimmung der Sorge um die Zukunft, um die Lebenssituation. Also das ist schon ein Boden, der halt dazu führen, zur Dissolidarisierung führen kann. Also ich denke, das ist so die große Frage jetzt. Auf der Erde. Schließen wir uns zusammen und machen wir hier was draus? Oder lassen wir uns wirklich wieder gegeneinander aufhetzen? Also wie gestalten wir Verteilung letztendlich von dem, was wir produzieren, ist dahinter die Frage, ja, die im Raume steht. Und eine Bankkrise verschiebt das letztendlich zu den Banken hin. Das heißt, den Bürgern wird was weggenommen, statt dass den Bürgern etwas gegeben wird. Und das wirkt einfach auf Teile der Bevölkerung negativ, dass es einen Rechtsruck gibt. Der Rechtsruck ist ja nie in 100% oder sonst irgendwas, aber einen Teil der Bevölkerung, der vorher vielleicht 5% ausgemacht hat, ist dann plötzlich bei 30%, was wir jetzt genau auch beobachten können. Und da übertritt der deutlich die kritische Masse natürlich und hat dann plötzlich der löst auch eine politische Panik aus bei den etablierten Parteien. Ich mag mal aus dem GEW-Papier zitieren, aus der Stellungnahme zu dem Gesetz von der GEW, wo sie schreiben, eine interkulturelle Sensibilisierung von Bevölkerung und Verwaltung, wie sie das Gesetz vorsieht, ist zu wenig. Gefordert ist eine migrationsgesellschaftliche Bewusstseinsbildung, in dem die historischen, ökonomischen, rechtlichen, politischen und sozialen Hintergründe, Zusammenhänge und Folgen von globaler Ungleichheit und Gewalt zum Gegenstand von Erziehung und Bildung werden. Also die zitieren da aus einem Aufruf für solidarische Bildung. Also sie sprechen davon, neben Krieg gehören auch die Ausbeutungswirklichkeiten in den globalisierten, postkolonialen Industrien und Landwirtschaften sowie die damit verbundenen Folgen, von denen die europäischen Staaten und Konsumentinnen zumeist profitieren, die aber häufig unerträgliche und perspektivlose Verhältnisse schaffen, welche zur Auswanderung führen. Also da wird eben gesagt, was wir brauchen, ist eigentlich eine Bewusstseinsbildung, also mit dem zentralen Ziel einer globalen Solidarität. Das Streben nach globaler Solidarität, auch in diesem Aufruf für solidarische Bildung, sozusagen als Zentrum einer echten Antwort auf die Zuwanderung, auf das Kommen der Flüchtlinge zu uns. Das Thema ist groß und wir können Sie nur einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, dem noch weiter nachzugehen. Wir verstehen unsere Sendung nur als einen Impuls und Wir haben jetzt leider nicht mehr Zeit, jetzt in die Tiefe zu gehen. Deswegen müssen wir jetzt hier abschließen und gehen zur Musik. Danach zu den Hinweisen, Tipps und Terminen. Und der nächste Interpret heißt Koan, ein Franzose aus Frankreich. Und Happy Feet ist der Titel. Jetzt die Hinweise, Tipps und Termine, Stift und Zettel bitte rausholen. Als erstes kündige ich Ihnen etwas an, was über den Omnibus für direkte Demokratie zu uns gekommen ist. Es wird eine Podiumsdiskussion zum Grundeinkommen geben an diesem Freitag um 20 Uhr. Und zwar im Maximiliansforum. Das ist dieser Untergang Maximilianstraße Altstadtring, der so gelbe Leuchtbänder oben drumherum hat. Und auf der Bühne werden sitzen und diskutieren der Meisterschüler von Joseph Beuys, Johannes Stüttgen, und die Grundeinkommens- und Demokratieaktivistin Susanne Wiest. Wir sind alle herzlich dazu eingeladen, Sie natürlich selbstverständlich auch, denn der Eintritt ist kostenfrei und allerdings sind die Sitzplätze begrenzt. Wahrscheinlich muss man da ein bisschen rumstehen. Dann gibt es am 30. April und 1. Mai, ach nee, das ist ausgebucht, muss ich Ihnen leider sagen, fällt mir gerade dazu ein, das brauche ich gar nicht erst ankündigen. So, dann kündige ich aber das 70. BGE-Café an. Hört, hört. Am 7. Mai, ist ein Samstag wie üblich, von 13 bis 15 Uhr im Rüben, Phoenix, Müllerstraße 46. Dann trifft sich der Paradigmenwandel am Mittwoch, den 4. Mai in der Nikolaistraße 17 von 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Dann haben wir ja noch eine Gruppe, das BGE4U. Am 19. Mai ist ein Donnerstag im Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Straße 80, Rückgebäude 2. Stock, auch wieder zwischen 19:30 und 22 Uhr. Wenn Sie Näheres von uns noch hören wollen oder lesen oder sich informieren wollen, dann geht das auf unserer Homepage www.grundeinkommen-muenchen.de. Jetzt wird es noch eine schöne Musik geben von Mattia Vlad Morleo und der Titel wird sein Fiore di Inchiostro. Ja, Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf Flora München. In der Redaktion waren Sabine Heisner, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. In der Technik begleitete uns Felix Jakowitz. Kommentare und Anregungen können Sie uns gerne senden unter radio@bgemuenchen.de. Die Wiederholung der Sendung auf Flora am kommenden Mittwoch können Sie von 9 Uhr bis 10 Uhr auf DAB Plus hören. Der nächste Termin für unsere Sendung ist der 25. Mai. Und nun hören Sie auf Flora München um 20 Uhr eine Sendung des Instituts für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung. Genau. Wir wünschen einen schönen Abend. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss. Tschüss. Servus. Tschüss.